3e. A. Gibt es hierzu noch Fragen? Sonst könnten wir mit dem nächsten Punkt weitermachen. Wir müssten uns noch um das Essen kümmern. Hat jemand eine Idee? Wir haben schon mit verschiedenen Catering-Firmen gesprochen. Allerdings haben wir bisher keine gefunden, die die gewünschte Vielfalt anbieten kann. Unsere Idee ist ja, dass wir Gerichte aus verschiedenen Kulturen anbieten. Deshalb müssten wir vielleicht mehrere Catering-Firmen beauftragen. Allerdings wird das dann natürlich auch teurer. Was meinen Sie? Wie wäre es denn, wenn wir einfach die einzelnen Restaurants hier aus der Stadt fragen würden? Ich fände es schön, wenn wir auch einen regionalen Bezug hätten. Und es gibt hier ja alles. Indische, chinesische, arabische, äthiopische und was weiß ich noch für Restaurants. Dann hätten wir... Herr Peterson, Entschuldigung, dass ich Ihnen ins Wort falle. Aber über diese Idee haben wir auch in unserem kleinen Team schon gesprochen. Das ist eigentlich eine schöne Idee, aber wir befürchten, dass wir dann sicherlich mehr Arbeit mit der Organisation hätten. Es wäre bestimmt einfacher, wenn wir nur mit 2 oder 3 Catering-Firmen verhandeln müssten, anstatt mit 10 einzelnen Restaurants. Naja, Frau Hoos, das stimmt sicher, aber andererseits wäre das Essen authentischer. Und wir würden die Menschen hier aus der Region mehr einbinden und die regionale Wirtschaft stärken. Den Punkt, die regionale Wirtschaft zu fördern, finde ich sehr wichtig. Und zu Ihrem Argument, Frau Hoos, dass es mehr Arbeit und Organisation wäre, mit Restaurants zu arbeiten, wir finden sicherlich auch Restaurants, die Gerichte aus verschiedenen Ländern anbieten. Wenn dann jedes Restaurant ein paar Gerichte anbietet, würde es reichen, wenn wir nur mit 4 oder 5 Restaurants zusammenarbeiten. Dann ist der Aufwand geringer und es wäre sicher auch günstiger als mit mehreren Catering-Firmen. Das sehe ich genauso wie Frau Martinez. Und ein anderer Vorteil der Restaurants wäre aus meiner Sicht auch, dass wir dann auch eine größere Vielfalt internationaler Getränke anbieten könnten. Persischen Kardamom-Tee, griechischen Ouzo, japanischen Sake, kubanischen Mojito. Die Caterer haben ja meist nur das Standardprogramm. Entschuldigung, da muss ich Sie kurz unterbrechen. Ouzo, Sake, Mojito? Also ich finde, dass wir nicht so viel Alkohol anbieten sollten. Unser Festival ist doch für die ganze Familie, da kommen auch Kinder und Jugendliche. Also meiner Meinung nach brauchen wir gar keinen Alkohol. Moment mal, also Herr Gonka, ich glaube nicht, dass wir auf Alkohol verzichten können. Immerhin geht es bei unserem Festival ja um das Thema Genuss und da gehört Alkohol definitiv dazu. Wir brauchen mindestens das Standardsortiment, also Wein und Bier. Entschuldigung, aber ich glaube, das führt jetzt zu weit. Das Thema Alkohol sollten wir definitiv gleich nochmal besprechen. Aber bevor wir zu diesem Punkt kommen, sollten wir zuerst die Diskussion über das Essen abschließen. Ich fasse nochmal zusammen. Also, entweder mehrere Caterer oder regionale Restaurants. Können wir darüber kurz abstimmen? Ich bin für die Restaurants. Ich auch. Frau Hoos? Ach. Na gut, wenn das alle so sehen, dann machen wir das mit den Restaurants. Super, danke. Dann die Frage nach dem Alkohol. Entschuldigung, bevor wir weitermachen, würde ich gerne noch etwas zum Thema Essen sagen. Frau Hoos, würden Sie bitte bei den Restaurants auch darauf achten, dass es genügend vegetarische oder auch vegane Gerichte gibt? Puh, also das bedeutet ja noch mehr Organisationsarbeit. Oh. Wenn jetzt auch noch für jeden eine Extrawurst gemacht wird. Entschuldigung, eine Extra-Tofu-Wurst. Ich bin sicher, Sie kriegen das hin, Frau Hoos. Vegetarische Gerichte sind ja mittlerweile Standard auf den meisten Speisekarten. Also zurück zum Thema Alkohol. Herr Gonka hat vorgeschlagen, auf Alkohol zu verzichten. Wie sehen das die anderen? Naja, wie ich schon gesagt habe, ich finde, Alkohol gehört auch dazu. Das erwarten die Leute. Sehe ich genauso. Also, ich finde den Einwand von Herrn Gonka schon wichtig. Es besteht die Gefahr, dass wir den Alkoholkonsum verharmlosen. Und unser Festival heißt Kulturgenuss. Nicht in allen Kulturen ist Alkohol so normal wie bei uns. Vielleicht könnten wir einen Kompromiss finden? Da haben Sie vielleicht recht. Also, ich hätte da eine Idee. Gern. Herr Gonka? Also, wie wäre das? Wir bieten alkoholfreie Standardgetränke an, also Wasser, Säfte, Limos und so weiter, und verzichten auf Wein und Bier. Die Restaurants bekommen den Auftrag, neben dem Essen auch noch 1 oder 2 typische Getränke anzubieten. dann entscheiden die Restaurants selbst, ob Alkohol dabei ist oder nicht. Ja, das wäre ein guter Kompromiss. Ja, gute Idee. Schön, dann sind wir uns einig. Ich fasse noch mal zusammen. Für die Essensstände beim Festival beauftragen wir 4, 5 Restaurants aus der Region, die jeweils mehrere typische Gerichte anbieten. Dabei muss jeweils auch immer eine vegan-vegetarische Variante dabei sein. Um alkoholfreie Getränke kümmern wir uns selbst. An den Ständen werden noch typische Getränke angeboten, mit oder ohne Alkohol. Frau Hoos, ist das soweit in Ordnung für Sie? Ja, ich kümmere mich darum. Ich hoffe, dass ich bis zum 20.07. dann die Angebote habe. Super, dann kommen wir zu unserem letzten Punkt.